Laut der Meldung des südkoreanischen Senders KBS wurden am 18. Oktober die Flugblätter DDT-Verwerker Lobin in der Stadt Seoul verbreitet. Diese Flugblätter bewirkten die Herzen der Stadtbewohner. In den Straßengemeinden Changsin und Myeongjun der Stadt Seoul wurden über 800 Flugblätter entdeckt.